Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde mit seltenen Aufnahmen aus Konzertsälen und Studios. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Zweite Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk begann heute Nacht mit einer Verbeugung vor Bo Diddley, einem der originellsten und einflussreichsten Rhythm and Blues-Musiker überhaupt. Trauriger Anlass ist, wie vielleicht bekannt, dass Bo Diddley vor kurzem im Alter von 79 Jahren nach einem Herzinfarkt in seinem Haus in Florida gestorben ist. Die Wertschätzung, die jüngere Musiker ihm seit den 60er Jahren entgegengebracht hatten, hatte er schätzen gelernt, allerdings anfangs hatte er noch etwas skeptisch reagiert, als britische Bands wie die Stones, Animals oder Pretty Things seine Songs nachspielten. Noch lieber wäre es ihm gewesen, wenn die ideelle Wertschätzung auch deutlichere Spuren auf seinem Bankkonto hinterlassen hätte, was seinen Aussagen nach aber nicht der Fall war. Das lag aber bestimmt nicht an den Bands wie Stones, Animals oder Pretty Things. Bei Nummern wie Mona und Who Do You Love war sein Name im Kleingedruckten der LP-Etiketten zwar angegeben, allzu viele Tantiemen hat er aber wohl doch nicht gesehen. Ganz zu schweigen von aufstehenden Lizenzzahlungen für die Auslandsveröffentlichung seiner alten Aufnahmen beim Chicagoer Label Chess Records. Zurück zur ideellen Wertschätzung. Im Rahmen ihrer 94er USA-Tournee spielten die Rolling Stones am 23. November auch in Miami, Florida, und sie empfingen dabei Bo Diddley als Ehrengast auf der Bühne. Zusammen mit ihrem Idol zelebrierten sie Who Do You Love, einen Bo Diddley-Song, der bis dahin von den Stones noch nicht gecovert worden war, zumindest nicht auf überlieferten Tonträgern. Die seltene Gelegenheit, den Stones zusammen mit Bo Diddley zuhören zu können, verdanken wir einer luxemburgischen Plattenfirma. Tough Bites heißt sie. 1995 veröffentlichte sie das komplette Miami-Konzert als Doppel-CD unter dem Titel Acting Strong. Die offizielle Pflege des eigenen Archivs wird von der Geschäftsleitung der Rolling Stones bekanntlich ziemlich nachlässig betrieben. Dabei wissen die wirklichen Fans der Band schon lange, welche Schätze sich da angesammelt haben, vor allem aus der Zeit mit Gitarrist Mick Taylor. Für sie und all diejenigen, die die Songs Loving Cup und All Down the Line durch das aktuelle Live-Album der Stones Shine a Light wiederentdeckt haben, jetzt zwei Versionen der beiden Nummern, die im Vorfeld der Produktion des Doppelalbums Exile on Main Street entstanden sind, 1971. zwei Jagger Richards Songs von Exile on Main Street zu hören in Demo- bzw. Alternativversionen zu den bekannten Takes des Doppelalbums der Stones aus dem Jahr 72. Erster Song der Doublette war Loving Cup, eine Nummer, die die Stones erstmalig anno 69 im Londoner Hyde Park spielten. Danach versank der Song aber erstmal wieder in den Untiefen der Songwerkstatt und wurde erst wieder für die Exile on Main Street Sessions wieder ausgegraben. Song Nummer 2 aus dem Studioarchiv der Stones war All Down the Line. Die offizielle LP-Version und die bekannten Live-Versionen davon sind elektrifizierte Fassungen mit ordentlich Schwung, aber keine Groove so wie diese mit der akustischen Rhythmusgitarre von Keith Richards. Zumindest in meinen Ohren. Das Demo von All Down the Line ist ein weiterer Beweis für die These, dass manchmal weniger mehr ist. Es gibt keinen Bass auf der Aufnahme, ganz am Rande hört man ein paar Solo-Licks einer leisen E-Gitarre und Charlie Watts, vermutlich ist er der Schlagzeuger, spielt wunderbar reduziert und sicher auf die Hi-Hat und Snare vom Schlagzeugset. Aber wenn er die Basstrommel ab und zu knallen lässt, treibt das Stück noch mehr nach vorne. Vielleicht war das bei Charlie Watts ja auch eine Reminiszenz an schnelle Jazznummern, bei denen die Bassdrum ja auch nur ab und zur besonderen Akzentuierung eingesetzt wird. Der Drummer der nächsten Band hat auch einen Jazz-Hintergrund, der Bassist übrigens auch. Thank you. Thank you. Sorry about the technical hang-up. 2 Jahre nach Gründung der Band Cream war sie schon auf Abschiedstournee durch die USA. Das waren gerade 2 Nummern, die in Los Angeles 1968 bei dieser Abschiedstournee mitgeschnitten wurden. Wie zu hören war, gab es ein paar Dropouts auf den Tonbändern, aber das trübt meinen Hörgenuss nur unwesentlich. Was den beteiligten Musikern vermutlich weniger gut gefällt, ich dagegen durchaus hörenswert finde, ist, dass diese CD auch technische Pannen dokumentiert und wie Profis damit umgehen. Im Verlauf von Sunshine of Your Love fällt mehrfach der Bass von Jack Bruce weg. Vielleicht wegen einem defekten Kabel oder Verstärker. Eigentlich ein Albtraum. Ginger Baker und Eric Clapton schaffen es aber, dass die Intensität der Musik nicht nachlässt, legen vielleicht sogar noch ein Brikett mehr auf, um die Soundlücke zu füllen. Auch die Version von Crossroads vor Sunshine of Your Love hat reichlich Feuer und somit ist diese CD vom 68er Konzert in Los Angeles eine willkommene Ergänzung der anderen Live-Aufnahmen von Cream, zumal die CD The Farewell Tour 1968 ganz legal zum Sparpreis in den Regalen von Plattenläden steht. Veröffentlicht worden ist die CD letztes Jahr von einem Label in Albany im Staat New York. Woodstock Tapes nennt sich das Unternehmen. Ganz offiziell, allerdings nur kurze Zeit, war ein Mitschnitt eines Konzerts erhältlich, das am 13. Januar 1969 in der Sporthalle von Köln stattfand. Before we start playing, we'd like for you to forget everything that will happen outside this arena. This arena will be like a tent, okay? And everybody will feel free. But you must listen, though, okay? You must listen. And then everybody sit down so everybody else can see, okay? Can you do that? All right. And then it'll take about 30 seconds before we start, okay? Thank you for showing up. Thank you for coming. Come on! misunderstood. It's even nicer when you're feeling good. You got me flipping like a flag on a pole. Come on, baby, let the good time roll. Die Jimi Hendrix Experience am 13. Januar 1969 in der Kölner Sporthalle. Das war gerade der Beginn des Konzerts. Come On, eine Nummer von Blues-Gitarrist und Sänger Earl King, die Hendrix auf dem damals aktuellen Doppelalbum Electric Ladyland vorgestellt hatte. Zusätzlich machte dieses Konzert für kurze Zeit die von Hendrix nach Lastverwaltern autorisierte Firma Dagger Records. Die Aufnahmequalität entspricht sicher nicht den heutigen Standards, aber da zumindest die Gitarre von Hendrix klar und deutlich zu hören ist, spricht einiges dafür, dass die Aufnahme nicht von einem Fan aus dem Publikum heraus gemacht wurde, sondern dass das Mikrofon relativ in der Nähe von Hendrix Marshallturm stand. Bekannt ist auch, dass Hendrix viele seiner Konzerte und auch Sessions in Clubs selber privat mitschnitt. Vielleicht hat er also selber dafür gesorgt, dass der Nachwelt so manch improvisatorisches Highlight dieses Kölner Konzerts erhalten blieb. Improvisiert wurde gerne in diesen Jahren. Die folgende Nummer wurde 1970 im Londoner Hyde Park mitgeschnitten. Die Agentur Black Hill Enterprises organisierte ein Eintagesfestival mit Acts aus dem eigenen Stall. Der Eintritt war umsonst. Unter anderem traten Roy Harper und die Edgar Broughton Band auf. Pink Floyd plus Chor und Bläserensemble präsentierten erstmals einem Londoner Publikum die Atom Heart Mother Suite. Und Kevin Ayers spielte ebenfalls einen Set, und zwar zusammen mit seiner damaligen Band The Whole World. Der denkwürdige Set wurde damals auf 8-Spurband mitgeschnitten und letztes Jahr erstmalig veröffentlicht. Hier ist die Schlussnummer von Kevin Ayers Set, eine neue Interpretation seines von Gurdjieff inspirierten Songs Why Are We Sleeping? Thank you.

Nur fünf Musiker waren gerade zu hören, Kevin Ayers and the Whole World. Neben Kevin Ayers Gitarre und Gesang waren an diesem Freakout beteiligt der klassisch geschulte Keyboarder und Komponist David Bedford, der in der freien Jazzszene beheimatete Saxophonist Lol Coxill, der Soft Machine Drummer Robert Wyatt und ein damals 17-jähriger Bassist, der richtig ruppig zulangen konnte. Anders als seine später erfolgreiche Musik vermuten ließe. Mike Oldfield war das am Bass. Diese wilde Version des Soft Machine Klassikers Why Are We Sleeping wurde bei einem Free Festival im Londoner Hyde Park mitgeschnitten im Juni 1970. Der komplette Set von Kevin Ayers and the Whole World erschien letztes Jahr beim Label Real Recordings in Zusammenarbeit mit Kevin Ayers. Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit raren Studio- und Konzertmitschnitten gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr jetzt noch einmal Gelegenheit, der Band Eck zu lauschen.